Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Let's go to verse 15. Gehen wir zu Vers 15. Those who give thanks that Jesus is the Son of God, living God, and God lives in them. Diejenigen, die dafür danken, dass Jesus der Sohn Gottes ist, leben in Gott und Gott lebt in ihnen. I'm sure that you have heard me speak plenty of times about the importance of giving thanks. Ich bin sicher, dass du mich schon sehr oft darüber hast sprechen hören, wie wichtig es ist, dankbar zu sein. In fact, I believe that the best thing to keep your mental sanity is to live an attitude of thanksgiving. Ich glaube, dass der beste Weg, um geistig gesund zu bleiben, darin besteht, mit einer Haltung des Dankes zu leben. Here, the original Greek, it doesn't say specifically to give thanks, but actually it says to confess or to agree with. Im griechischen Originaltext steht nicht ausdrücklich danken, sondern bekennen oder zustimmen. But the Passion chose to translate this as to give thanks. Aber die Passion-Übersetzung hat sich dafür entschieden, dies mit danken zu übersetzen. God lives in us and we live in God when we declare him, confess him and when we thank him for the truth. Gott lebt in uns und wir leben in Gott, wenn wir ihn verkünden, bekennen und ihm für die Wahrheit danken. I want you to remember something which I've spoken many times. Ich möchte, dass du etwas nicht vergisst, worüber ich schon oft gesprochen habe. There is a big difference between a theological, biblical, doctrinal truth. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der ideologischen biblischen Wahrheitslehre and your experience of it. Und wie du sie erlebst. And we need to experience that God lives in us and we live in God. It's so important. Wir müssen erleben, dass Gott in uns lebt und dass wir in Gott leben. Das ist so wichtig. You imagine if this is your daily experience. Stell dir vor, es wäre deine tägliche Erfahrung. If you every single day you experience God expressing himself through you. Wenn du jeden Tag erleben würdest, dass Gott sich durch dich ausdrückt. It's going to change so many things in your life. Das würde so viele Dinge in deinem Leben verändern. So we have to strive to experience everything the Bible says already belongs to us. Wir müssen uns also bemühen, all das zu erfahren, was uns laut Bibel bereits gehört. And if we really want to live an experiential Christian life where we live everything that the cross paid for, wenn wir wirklich ein auf Erfahrung basierendes christliches Leben führen wollen, indem wir alle Dinge erleben, für die Christus bezahlt hat, then obviously we've got to do what the Bible says we need to do in order to experience it. Dann müssen wir natürlich das tun, was die Bibel uns rät, um dies zu erleben. And here the Bible is teaching us that we have to actively declare, appropriate and grab hold of in our hearts that he is truly living in us. Hier lehrt uns die Bibel, dass wir in unserem Herzen aktiv erklären, uns aneignen und uns die Tatsache zu eigen machen müssen, dass er wirklich in uns lebt. If we would be aware that he lives in us, we would walk into every single circumstance differently. Wenn wir uns bewusst wären, dass er in uns lebt, würden wir jeden einzelnen Umstand anders angehen. The way we would handle difficult situations would be very differently. Die Art und Weise, wie wir mit schwierigen Situationen umgehen, wäre ganz anders. If I live with the awareness that I'm in him, I will always feel protected. Fear will never have any room in my heart. Wenn ich mit dem Bewusstsein lebe, dass ich in ihm bin, werde ich mich immer beschützt fühlen. Angst wird in meinem Herzen nie Platz haben. I always feel kind of sad for people who live by fears of this, that and the other. Ich bin immer irgendwie traurig über Menschen, die in Angst vor diesem, jenem und anderem leben. Because I think Jesus paid such a high price that we live a fear-free life. Weil ich denke, dass Jesus einen so hohen Preis dafür bezahlt hat, dass wir ein angstfreies Leben führen können. So why would we live a life that is permanently stressed because we are so afraid of so many things that could happen to us? Warum sollten wir dann ein Leben führen, das ständig von Stress geprägt ist, nur weil wir uns vor so vielen Dingen fürchten, die uns passieren könnten? So remember. Denke also daran. Give thanks, declare, confess. Danke, deklariere und bekenne. That Jesus truly is the Son of God and because of him you can now reside, dwell permanently living God. Dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist und dass du dank ihm jetzt dauerhaft in Gott leben kannst. That's what Psalms 91 is all about. Darum geht es in Psalm 91. Dwell, abide, hide yourself in God. In Gott zu wohnen, zu bleiben und sich in ihm zu verstecken. Many times I've talked about Colossians chapter 3. Ich habe schon oft über Kolosser 3 gesprochen. We are hidden in God with Christ. Wir sind mit Christus in Gott verborgen. This is a truth that the Bible teaches clearly. Das ist eine Wahrheit, die die Bibel klar lehrt. And here the Bible also clearly teaches that if you give thanks, if you confess that Jesus is the Son of God, hier lehrt die Bibel auch ganz klar, dass wenn du dankst, wenn du bekennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, which if you are listening to me, that's obviously what you have done. Wenn du mir zuhörst, tust du das offensichtlich. Then the place that you live in is God himself. Dann ist der Ort, an dem du lebst, in Gott selbst. Are you telling me there's one place in the world that's safer than in God? Sag mir, gibt es einen Ort auf der Welt, der sicherer ist als in Gott? Living in God, you can be in the middle of the most terrible war and you are still at peace. Wenn du in Gott lebst, kannst du dich mitten im schrecklichsten Krieg befinden und trotzdem in Frieden sein. Living in God, the whole world can be against you and you will still have joy. Wenn du in Gott lebst, kann die ganze Welt gegen dich sein und du wirst trotzdem Freude haben. Living in God, the economy can fall apart and you will not worry about provision. Wenn du in Gott lebst, kann die Wirtschaft zusammenbrechen und du wirst dir keine Sorgen um die Versorgung machen. 1000 can fall to your side and 10,000 to your right side and you are not going to worry about it. 1000 mögen an deiner Seite fallen und 10,000 zu deiner rechten. Und du wirst dir keine Sorgen machen. So we have to make this a daily truth in our hearts to become an experience. Wir müssen dies zu einer täglichen Wahrheit in unseren Herzen machen, damit es zu einer Erfahrung wird. Sometimes I wonder. Manchmal frage ich mich, if this will happen to many Christians. Ob Folgendes vielen Christen widerfahren wird. At the end of their lives, they stand before Jesus, and they will say, "Why didn't you protect me?" Am Ende ihres Lebens stehen sie vor Jesus und sagen, warum hast du mich nicht beschützt? Why didn't you provide for me? Warum hast du mich nicht versorgt? Why didn't you heal me? Warum hast du mich nicht geheilt? And Jesus will look at them and says, I've done everything. Und Jesus schaut sie an und sagt, ich habe alles getan. Why didn't you never believe it? Warum hast du es nicht geglaubt? Why did you never believe that since I'm the Son of God, I put you inside of God and I put God inside of you. Warum hast du nie geglaubt, dass ich dich in Gott hineingelegt habe, weil ich der Sohn Gottes bin und dass ich Gott in dich hineingelegt habe? You never believed it. I even wrote it in the Bible. Du hast es nie geglaubt. Ich habe es sogar in die Bibel geschrieben. Let's make this a goal of our lives. Machen wir es uns zum Lebensziel. That we live experientially in the truth that we are God and God is in us just because of Jesus. Dass wir aus dem Erleben heraus in der Wahrheit leben, dass wir in Gott sind und Gott in uns ist, allein aufgrund von Jesus. I'll see you tomorrow. Bis morgen.